Biteşe. Tamam. Guten Tag. My name is İsmail Yavaş. Ich bin auf dieser Station als Assistent als tätig und würde gerne das Aufnahmegespräch führen. Bitte fragen Sie mich nach etwas nicht verstehen. Und erste, ich möchte Ihnen mit Ihnen Personaldaten stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Schmidt Claudia. Schmidt? Claudia mit CL, ja, Schmidt ist der Nachname und Ja. Claudia ist der Vorname. Ja. Claudia mit CLAUDIA, Claudia. Nicht Okay. mit K, mit C. Schmidt Claudia. Herr Schmidt Genau. Claudia. Der Frau Schmidt. Frau. Okay. Claudia ist immer eine Vorname. Frau Claudia Schmidt. Ah, okay. Genau, ja. Frau Claudia Schmidt. Okay, Frau Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. Vierzig Jahre alt. Okay. Wie groß sind Sie? 1,70. Wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. Okay, Frau Schmidt. Was kann ich für Sie tun? Okay, warum ich hier gekommen bin? Natürlich, das ist eine gute Frage. Wie können Sie mich auch helfen? Würde ich sagen, ich habe so eine starke Oberbauchschmerzen. Seit gestern eigentlich, aber es ist echt nicht mehr anzuhalten. Und die Schmerzen an und für sich ist vermehrt. Die ist gestern so plötzlich aufgetreten und jetzt nimmt zu sozusagen an und für sich. Mein Mann hat gesagt, ich muss jetzt ins Krankenhaus und daher, ich hoffe, dass Sie mich helfen können. Wo genau haben die Schmerzen? Wo genau haben Sie die Schmerzen? Es ist eher so ein Oberbauch, wo die Magen ist, und unter dem Magenbereich. Kann ich nicht genau beschreiben, ja, aber es ist halt so hier, so ein, manchmal auch in der Rücken, auch habe ich auch so mit der Ausstrahlung in den Rücken. Aber er ist in dem Oberbauchbereich. Strahlen in den Rückenbereich. Ja, genau, auch mit der Ausstrahlung, ja, genau, haben Sie recht, ja. Okay. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Brennende Schmerzen, drückende Schmerzen, stehende Schmerzen oder krampfartige Schmerzen vielleicht? Das ist eher gürtelförmige Schmerzen, so eine gürtelförmige Schmerzen, als man, als was hier so ein fast auf dem Bauchdruck zu sein, auf dem Oberbauch, ja. Okay, gutenförmige Schmerzen, Oberbau erreicht, okay. Wissen Sie, zu Hause habe ich viel Probleme mit meinem Bruder auch und der hat auch Depression und nimmt Medikamente und trinkt auch viel. Und ich versuche ab und zu auch mit ihm zu auch zu trinken, aber nicht so viel. Aber der nervt mich auch ohne Ende, ja. Und ich weiß nicht genau, wie ich mit dem ganzen Problem zu Hause zurechtkomme. Ob sie auch mich eine Beratung oder weiß nicht genau, eine Lösung für die Probleme, die ich zu Hause habe, auch geben können. Okay. Leben Sie mit Ihrem Bruder? Ja, der ist fast bei uns zu Hause, ja. Der lebt nicht mit uns zusammen, aber der ist jeden Tag bei mir zu Hause und kommt zu Hause und trinkt sich auch so ein Alkohol und Bier noch dazu. Und ja, er raucht auch viel. Daher rauche ich auch passiv mit ihm, manchmal rauche ich auch aktiv auch. Und wir streiten uns gegenseitig oft. Mein Mann ist auch am Ende, der kann es nicht mehr vertragen. Weiß ich nicht genau. Ja, Sie haben viele Probleme mit Ihre Bruder. Ich verstehe. Okay, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist leichte Schmerzen und 10 ist starke Schmerzen sind. Ja, da ist es, würde ich sagen, jetzt zwischen 7 bis 9. weil ich noch zu Hause eine Medikamente angenommen habe. Der hat mich etwas geholfen. Ja, aber es ist trotzdem nicht mehr anzuhalten. Ich bitte Sie, dass Sie mich auch was geben können gegen Schmerzen. Welche Medikamente nehmen Sie gegen diese Schmerzen, bitte? Ich habe zu Hause versucht, mit Novalgin, was ich noch vorhanden hatte, einzunehmen, und damit ging das etwas besser, ja, und konnte ich noch bis heute Morgen durchhalten. Aber es scheint, dass es nicht ausreichend ist, dass ich noch mehr brauche. Okay. Sie haben diese Schmerzen gestern. Und plötzlich aufgetreten, richtig? Ja, gestern sind plötzlich aufgetreten, ja. Okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert? Vielleicht nach Verstärkt dem oder Fett, verbindet, ja. ja. Vielleicht nach dem fettige Essen oder mit Bewegung. Ja, eigentlich hat nichts zu tun, als ich gesagt habe, es ist gestern so plötzlich aufgetreten. Da gibt es keine Medikamente oder keine Auslöser, wie ich jetzt beobachten könnte. Das ist eine kurzfristige Zeit von gestern bis heute. Ich konnte das auch nicht herausfinden. Woher kommt denn Beschwerden? Okay. Haben Sie andere Beschwerden? Naja, nee, ich war bisher kein gesund. Ich habe nie Probleme gehabt. Okay. Wie sieht es mit dem Stuhlgang aus? Ja, seit gestern habe ich auch Verstopfung, ja. Ich war so gewöhnt, dass ich zwei, dreimal pro Tag auf Toilette gehe, aber seit gestern konnte ich auch nicht mehr. Ja, ich höre Okay. Sie. Wie ist die Repetit? Mein Appetit ist eigentlich auch nicht so ganz, war gut eigentlich. Ja, natürlich durch den Stress, was ich zu Hause habe, kann ich auch nicht genau sagen, wie das sein soll eigentlich, aber an und für sich ist auch nicht so ganz okay. Haben Sie letzter Zeit aufgenommen oder zugenommen? Ja, so eine abgenommen schon, so 2, 3 Kilo, würde ich sagen. Das ist auch durch den Stress, was ich zu Hause habe. 3 Kilo Ja, Hinterstand. Ja. ja, ja. Abgenommen, 3 Kilo. Gegen Stress, okay. Okay, Frau Schmidt, jetzt wir kommen allgemein Fragen stellen. Wie ist es mit dem Wasserlassen? Ist alles in Ordnung? Ja, mit denen habe ich gar kein Problem. Haben Sie Erbrechen? Ich habe seit gestern ja 3, 4 Mal erbrochen auch. Auch Einmal, einmal, 3, 4 Mal drei, ungefähr. oder 4 Mal erbrochen. Okay. Ja, genau. Açık. Ja. Okay. Haben Sie Schüttelfrost, Fieber oder Schweißausbrüche? Bevor ich das beantworte, hat sie gesagt, kann ich mal meinen Mann anrufen, dass ich mal ihm sage, dass ich im Krankenhaus bin, dass ich mir nicht jetzt, dass er sich nicht Sorge macht, wo ich bin. Darf ich meinen Mann anrufen? Vielleicht. Haben Sie ein Telefon für mich, dass ich dann, weil ich kein Handy dabei habe? Hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Ihnen. Ja? Bitte können Sie bitte noch mal wiederholen, Ihre Ich habe Frage? gesagt, darf ich meinen Mann mal anrufen, dass ich ihm sage, dass ich im Krankenhaus bin, nicht, dass er sich Sorge macht. Er weiß nicht genau, wo ich bin. Ja, ich habe ihm ja auch nichts gesagt. Ich bin einfach rausgekommen und direkt ins Krankenhaus gefahren. Und er weiß nicht genau, wo ich bin. Haben Sie ein Telefon, wo ich dann mal ihm anrufen kann? Ja, entschuldige mich, ich nicht verstehe Ja, wie gesagt, ich rede langsam jetzt. Ich bin einfach direkt nach Krankenhaus gefahren, ohne dass ich meinen Mann zu informieren, dass ich nach Krankenhaus fahre. Ah ja, okay. Ja, und daher, der weiß auch nicht genau, wo ich bin jetzt aktuell. Ob sie ein Telefon habe, wo ich damit ihn mal anrufen kann, dass sie ihm sagen, dass ich im Ja, Krankenhaus bin. okay. Sie können anrufen, Ihrer Mann, ja. Okay, sehr gut, ja, okay. Dankeschön, ja. Wenn ich schnell bin, sagen Sie mir Bescheid, dass ich langsam rede. Das ist auch nicht schlimm. Nein, nein, alles gut, danke schön. Frau Schmidt, gibt es Probleme mit Ihren Monatsblutungen? Mit der Periode, meinen Sie? Ja, Periode, ja. Ja, habe ich gar kein Problem damit. Okay, haben Sie Fieber? So ein leichtes, so ein Warmgefühl. Ich habe es nicht gemessen. Okay. Haben Sie Schüttelfrost oder Nee, Schweißausbrüche? nee, Nie. habe ich auch nicht. Nee. Okay. Okay. Und jetzt willkommen in Ihrer Krankengeschichte. Gibt es wichtige Erkrankungen mit Ihnen? Vielleicht Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit, Herzkrankheit oder andere? Ob ich unter einer Erkrankung leide, meinen Sie eine chronische Erkrankung? Ja, chronische Erkrankung. Nee, ich bin 40 Jahre alt, was soll ich haben? Ich bin noch jung. Haben Sie schon Unfall gehabt? Zum Unfall habe ich auch nie gehabt, nee. Bleiben Sie im Krankenhaus vielleicht Ob ich zu oder? Hause im Krankenhaus geblieben war oder ob ich mal Ja. aufgenommen worden oder das meinen Sie, oder? Ja. Ob ich mal schon stationär aufgenommen worden war. Nee, ich war nie im Krankenhaus auch. Sind Sie operiert worden? Habe ich gesagt, nee, habe ich auch keine OP hinter mich gehabt auch. Okay. Und nehmen Sie Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf? Ja, ab und zu kennen Sie schon, dass bei Frauen ist in der Ramperiode, manchmal hat man so eine starke Schmerzen, muss man ab und zu muss einnehmen, aber das ist auch Routine, normales, muss man sagen. Das ist nicht bekanntes, das ist mal Ibuprofen einzunehmen, ist auch normal, oder? Ah, normal, ja. Das ist normal für Sie. Haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente oder Pflanzen oder? Allergie, so eine bekannte Allergie, ob ich habe. Nee, ist mir nicht bekannt. Ich habe keine bekannte Allergie. Okay. Und gibt es Unverträglichkeiten? Gegen Lebensmittel, Galaktos, Also eine Lebensmittelunverträglichkeiten. Fructose. Ich habe keine Lebensmittelunverträglichkeiten, auch da ist mir ist auch nichts bekannt, außer seit gestern natürlich, ich kann nichts mehr vertragen, ja. Hochwahrscheinlich durch die Schmerzen, was ich habe, aufgrund der Beschwerden, was ich aktuell habe, aber ich will gar nichts essen und trinken. Da ist mir immer danach schnell schlecht und muss ich erbrechen, muss ich mir übergeben. Okay. Frau Schmidt, willkommen in Ihrer Familiengeschichte. Gibt es mit Ihrer Familienangehörige wichtige Erkrankungen oder chronische Erkrankungen? Nee, eigentlich. Vater, Nur, Mutter. ja, die sind kerngesund, aber nur mein Bruder, der hat gesagt, Ja, der depressiv. belastet die ganze Familie und der ist die große Sorge für uns und große Probleme und weiß nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Okay, Vater, Mutter ist gesund. Und haben Sie Kinder? Nee, habe ich keine. Okay. Jetzt willkommen in Ihren Gewohnheiten. Rauchen Sie? Jetzt, seit ich mit meinem Bruder zu Hause immer uns treffen, habe ich auch angefangen zu rauchen. Das ist seit 5 Jahren, muss ich sagen. Jeden Tag so 5, 6 Zigaretten und auch mit ihm zusammen, der raucht auch fast 20 pro Tag. Das heißt, ich rauche auch mit ihm zusammen, ja. Wir sitzen zusammen und wir streiten, wir leben fast zusammen. Mit ihrer Bruder, sie haben 5 Jahren 20 Zigaretten pro Tag geraucht, richtig? Nicht mit meinem Bruder, ich rauche seit 5 Jahren, zwischen 5 bis 6 Zigaretten, aber als sie gesagt, mein Bruder raucht fast 20 Zigaretten pro Tag. Und der ist Okay. den ganzen Tag zu Hause bei mir zu Hause. Ja, Und okay. daher, das heißt, ich rauche auch parallel mit ihm, oder? Ja. Weiß ich nicht genau, das sollen Sie wissen. Ja, Passivrauch, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, jetzt schon. Nicht viel, aber. Nicht viel. Wie oft trinken Sie und wie Bier oder Wein, welche Alkohol trinken Sie? Ich trinke so ein eher Bier mit meinem Bruder, dann 3 bis 4 pro Tag. Wie viel, entschuldige mich, ich nicht Drei, höre. vier. 3, 4, okay. Pro Tag. Ja. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Nee, habe ich nie genommen. Gott sei Dank. Okay. Sie sind verheiratet und Sie leben mit Ihrem Bruder in gleichem Zimmer und Sie haben keine Kinder. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Putzfrau. Bitte? Putzfrau. Putzfrau, Putzfrau. einfach Putzfrau. Ja, so, die man in Putzfrau. Ja, Ländern. ich verstehe. Okay. Okay, jetzt wir sind fertig, Frau Schmidt. Möchten Sie etwas sagen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich habe Sie gebeten, dass Sie mich was gegen Schmerzen zu geben. Ich brauche noch jetzt dringend ein Schmerzmittel, damit ich zur Ruhe kommen kann. Ja, okay. Frau Schmidt, Sie haben Bauchschmerzen und körperliche Untersuchung machen und Blutfurchtabels abgenommen und Bauchröntgen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Nach dem Körperuntersuchung, was machen Sie noch? Blutfurchlabors abgenommen und Okay. Bauchröntgen muss wir machen und nachdem Sie alle können auch so einfach sein Blut untersuchen. Was sind Blutuntersuchungen durchführen? Blutuntersuchung. Okay. Blut untersuchen, ja. Dann wir sollten nach der körperlichen Untersuchung Blutuntersuchung und Röntgenuntersuchung im Bau und nachdem alle Befunde vorliegen, ich komme Ihnen und wir sprechen über Ihre Situation. Aber ein bisschen Sie muss mit uns bleiben. Und jetzt. Ja, aber ich kann es nicht anhalten. Ich habe so eine starke Schmerzen, muss ich so lange warten. Ja, Sie müssen mich was geben. Ja, vielleicht ich gebe Ihnen eine Medikamente, Genau, das ist richtig. Schmerzmedikamente und ich gebe Ihnen eine Telefon, Sie können rufen Ihren Mann. Das ist sehr nett, Dankeschön. Das haben wir den Probleme gelöst. Okay. Okay, haben wir was vergessen anhand der Anamnese? Aber Sie haben es toll gemacht, muss ich sagen. Wie viele Jahre trinken Sie Alkohol? Seit wie vielen Jahren? Seit wie lange? Ja. Ja? Ungefähr ist eine 2, 3 Jahren. Gute Frage. Haben Sie Gasfärbung in der Haut oder in den Augen bemerkt? Nee, habe ich nicht bemerkt. Auch gute Frage. Und waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nee, war ich auch nicht. Impfstatus müssen Sie auch fragen, ne? Heutzutage ist der Standard. Bin dreimal geimpft. Okay. Was okay. noch? Ansonsten. Haben Sie Schlafprobleme? Seit gestern? Seit gestern ja. Das ist halt, weil ich da Schmerzen habe. Noch? Ich würde gerne wissen, ob Sie etwas früher schon einmal hätten. Nochmal, ich habe es nicht genau verstanden. Ich habe nicht richtig gehört. Ich würde gerne wissen, ob Sie so etwas früher schon einmal hätten. Okay, ob Sie den gleichen Symptom mal hatte. Ja. Meinen Sie, okay. Ich habe so eine gleiche Beschwerde nie gehabt auch, ja. Als Sie gesagt haben, das ist das erste Mal, dass ich sowas habe. Noch? Ich glaube, das Manager hat das richtig alles gut anamnesiert, ja. So ein paar Kleinigkeiten, aber hat toll gemacht. Obwohl ich habe versucht, ihm so ein bisschen verwirrend und durcheinander zu bringen, aber habe ich nicht geschafft. Ja. Okay, dann gestern, machen wir weiter. Gestern ja. haben Sie, wie viel haben Sie getrunken? Wie viel ich gestern getrunken habe? Ja. Ich stand Was jeden Tag, ich trinke es, als Sie gesagt haben, drei bis vier trinke ich nicht viel. Wie immer, ja. Das war nicht, dass ich gestern noch mehr getrunken habe. Was haben Sie gegessen gestern? Gestern habe ich fast gar nichts gegessen. Weil seit gestern ich die Probleme habe und ich habe durch die Schmerzen keinen Appetit mehr hatte und auch Appetit habe ich eigentlich nicht. Aber ich meine, Angst. Vor den Problemen. Ja, die Probleme seit gestern Morgen. Ah, okay. Ja, ich habe so ein bisschen was Frühstück, so eine, um 6 Uhr so einen Kaffee getrunken und dann so ein Brot mit Butter drauf geschmiert und gegessen. Das war nicht so viel eigentlich, ja. An für sich, ich esse so ein sehr vernünftiger, oder ich habe so immer am meisten vernünftiger Frühstück. Gestern war das nicht der Fall. Okay, dann machen wir jetzt als Erstgespräch. Ja. Okay, dann ist meine Jam, Sie sind wieder dran. Okay. Guten Tag, Herr Oberarzt. Schönen guten Tag. Wir sind eine Patientin aufgenommen auf unserer Station. Wir haben. Haben Sie Zeit? Ja, ich habe Zeit für Sie, gerne. Okay. Frau Schmidt, 40 Jahre Patientin, stellte sich wegen seit gestern Morgen plötzlich aufgetretener Schmerzen im Obermittelbau auf unserer Station vor. Okay, Oberbauch, nicht Mittel, aber es ist okay. Oberbauch. Und ja, genau. Weiterhin berichtete sie in den Rückenseitbereich die Schmerzen in den Rückenbereich aufstrahlen würden. Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz. Sie können es ein bisschen vereinfachen. Die stellte sich mit starken Oberbauchschmerzen vor, haben Sie gesagt, ne? Die Schmerzen strahlen in den Rücken einfach, können Sie auch so einfach sagen. Man versucht nicht, den Satz kompliziert zu bauen, dann haben Sie selbst Probleme. Daher versuchen Sie einfach, Satz zu Okay. Rückenbereich strahlen würden. Also mit einem strahlenden Schmerzen in den Rücken. So können Sie auch sagen, mit den strahlenden Schmerzen in den Rücken. Okay. Die Schmerz in der Stadt liegen bei 7, von 7 bis 9 sehr starke Schmerzen. Und die Beschwerden seien von Konstipation und Emesis begleitet. Von gestern 3 oder 4 Mal erbrochen habe. Und gestern 2 oder 3 Mal Toilette gegangen, aber nicht Toilette machen. Und sie berichtete diese. Soll ich denn hier korrigieren, Herr Svenecan? Sie versuchen einfach so einen komplizierten Satz zu bauen. Versuchen Sie nicht, sich einfach, weil dann können Sie sich selbst nicht verfolgen, was Sie sagen. Mhm. Einfach, wenn Sie sagen, Patient hat Obstipation zum Beispiel. Seit gestern hat Obstipation. Okay, Obstipation. Ja, dann müssen Sie nicht unbedingt sagen, dass der auf Toilette gegangen war und hat das nicht geklappt. Da müssen Sie nicht das. Ja? Das macht dann die Probleme noch mehr als an für sich, was es ist. Und also wie gesagt, versuchen Sie einen Fachbegriff einfach zu benutzen. Patient hat seit gestern Obstipation. Die Schmerzen des Skalas liegt zwischen 7 bis 9. Und ja, noch weiter bitte. Und die Schmerzen, gutteilformige Schmerzen. Und also, letzter Zeit gegen Stress in Haus 3 Kilogramm abgenommen. Seit wie lange hat die 3 Kilo abgenommen? Einige Monate. Monate gegen Stress. Sie habe nicht gegen Stress. Ja, ein Bruder und ihre Brüder habe Depression und trinke viel Alkohol, Bier und viele Probleme zu Hause mit ihrem Mann und nicht erhalten ihre Brüder zu Hause. Viele Probleme, psychologische Probleme mit ihrem Bruder. Und Monatsblutung ist normal und die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost oder Schweißausbrüche verneint. Wurde verneint, ja. Sie habe 3 Mal geimpft gegen Corona. Sie ist geimpft, ja. Sie ist geimpft, ja. Sie habe keine wichtige chronische Erkrankungen. Manchmal ihre Periode habe ich starke Schmerzen und sie nehme Ibuprofen gegen diese Periode Schmerzen. Keine Allergien, Überträglichkeiten. Ihre Mutter und Vater sind gesund. Bruder viele psychologische Probleme. Sie rauche 5 oder 6 Mal pro Tag Zigaretten und 3 oder 4 Mal pro Tag Bier trinken. Also, können wir so machen, dass das für Sie auch als eine sozusagen eine Plan wird, wie Sie den Patienten vorstellen sollen. Sie machen es gut, aber Sie wiederholen auch den Menschen die Anamnese auch immer wieder. Was ist halt wichtig ist, wie Sie das am Anfang gestartet haben. Ja, Sie stellt sich mit, fangen Sie von vornherein, wir korrigieren dann einzeln, damit Sie auch diese Korrektur auch für sich als Bild für die nächste Anamnesierung, auch für die nächste Vorstellung auch bauen und anhand denen dann sollen Sie mal Patienten vorstellen. Dann ist es einfacher. Mhm. Statt einfach, dass Sie alles durcheinander manchmal so erzählen. Sollen wir so machen, ist das besser für Sie? Was möchten Sie jetzt? Zum Beispiel, dass Sie von vornherein wieder den Patienten vorstellen. Zum Beispiel, stellen Sie mal jetzt vor, den Patienten von vornherein. Was, oder darf ich das jetzt mal für Sie als Bild machen, zum Beispiel? Ich würde das so vorstellen. Die Frau Claudia oder Frau Schmidt stellt sich, oder Frau Schmidt, 40 Jahre alten Patienten mit, stellt sich mit einem starken Oberbauchschmerzen. Die Schmerzen beschreibt sie als gutterförmige Schmerzen mit Ausstrahlung in den Rücken. Ja, so einfach, als erstmal wie die Schmerzen ist und wie verhält sich. Und dann weiter zu Schmerzen. Die Schmerzskala liegt zwischen 7 bis 9. Sie müssen die Schmerzen erstmal gut beschreiben, ja. Weil Sie am Anfang die Schmerzen beschrieben und dann am Ende nochmal inzwischen die anderen Anamnese haben Sie die Schmerzskala nochmal beschrieben gegeben. Da müssen Sie die Schmerzen immer zu Ende bringen. Von wo fangen dann an? Wie stark ist das? Und was hat sie gegen Schmerzen genommen? Die hat gestern gegen Schmerzen und Novalgin eingenommen, das hat sie geholfen und als Auslöser kann sie nichts genau feststellen könnten oder finden könnten. Das habe ich auch gefragt. Wie Sie gesagt haben, sind Fieber, Durchfall wurde verneint, aber sie hat seit gestern oder sie leidet seit gestern unter Obstipation oder sie hat seit gestern Obstipation. Mhm. Können Sie auch so sagen, ja? Und dann weiter jetzt, Gewöhnlichkeit zum Beispiel, was jetzt können Sie weitermachen. Wie viel braucht Sie? Und dann gehen Sie zur Familienanamnese. Sie sollen den Patientenprobleme erstmal bis zu Ende bringen und dann können Sie dann auf den Familienanamnese springen. Was Sie mit dem Problem, was Probleme hat sie mit seinem Bruder oder was Probleme mit seinen Eltern, dann können Sie am Ende beschreiben. Das ist keine Kritik, das ist nur für sich, dass Sie als konstruktives Anamnese durchführen können, ja? Wie Sie dann anfangen und wie Sie das beenden. Ja, ich habe das hier jetzt gemacht und machen Sie weiter jetzt. Und keine Drogen nehmen und Sie sind verheiratet und keine Kinder, Sie sind... Putzfrau von Beruf. Sie ist Putzfrau von Beruf. Genau. Und Sie haben ein bisschen Angst. Genau. Genau. Was würden Sie jetzt machen? Sie hat stark Schmerzen. Was haben Sie ihr gegeben? Für diese starke Schmerzen, denke ich, Spasmolytikum. Genau, Sie können auch Spasmolytik geben, Sie können Novalgin geben. Ja. Und was vermuten Sie als oder was würden Sie noch als Untersuchung durchführen? Und was vermuten Sie und welche Untersuchung würden Sie machen? Für Blut, kleine oder große Blutbild und Amylase, ich denke, das ist wichtig. Amylase, Entzündungsparameter. Lipase, nicht Amylase, Lipase. Lipase, okay. Ja, bei Pankreatitis, Lipase ist wichtiger als Amylase. Okay. Bei chronischer Amylase ist auch wichtig, aber Lipase bei akuter Pankreatitis ist der wichtige Marker. Sie nehmen auch Amylase noch und noch die Leberwerte sind auch wichtig. Die Nierenwerte sind auch wichtig. Warum? Weil wenn Sie eine Pankreatitis-Verdacht haben, dann kann man eine Sepsis oder eine Sepsis auch entwickeln. Das heißt, Sie brauchen dann eine große Routine. Wie Sie gesagt haben, richtig große Blutbild, Lipase, Amylase, Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolyte. Ja. Warum Elektrolyte? Weil Hyperkalzämie zum Beispiel ist auch eine Ursache von Pankreatitis. Da soll man auch achten. Diesbezüglich Elektrolyte auch. Ja? Und weiter? Was machen Sie als nächstes? Und weiter können wir Ultraschall durchführen. Genau, richtig. Okay. Sie machen einen Ultraschall. Mhm. Warum? Sie wollen den Organen darstellen, den Überbauorganen. Ne? Überbauorganen. Darzustellen. Darzustellen. Ja. Das heißt, er hat den Pankreas zu sehen, genau wie das aussieht. Vielleicht Cholecystein. Ja, genau, genau. Dann können Sie dann andere Ursache auch mal schauen, wenn Sie das sehen können. Natürlich ist nicht das Goldstandard untersuchen, aber muss man machen trotzdem. Goldstandard ist natürlich ist das CT durchzuführen. Aber Sie sind richtig jetzt. Sie haben Ultraschall gemacht und Sie haben etwas gesehen im Pankreas, ist unruhig, ist geschwollen. Was machen Sie als nächstes? Nächstes, ich mache CT Abdomen, ich denke. Genau, CT Oberbauch. Ja, ja, dann geht er CT Oberbauch, damit Sie den Pankreas auch den, wie Sie gesagt haben, den Gallenblase an Gallengänge auch leicht darstellen, aber natürlich für die Gallengänge braucht man immer CT, aber anhand CT sieht man auch schon etwas, ja. Ja, und vielleicht Nierensteine. Genau, genau, genau, können Sie auch machen, da sehen Sie auch das auch gut im CT. Sehr gut. Und das haben Sie toll gemacht, Sie haben Blutuntersuchungen, Sie haben Ultraschall gemacht, Sie haben CT gemacht und Sie haben gegen Schmerzen Schmerzmittel gegeben. Ja. Und das ist auch toll. Und was geben Sie noch als Behandlung? Sie haben jetzt eine Pankreatitis diagnostiziert. Lipase sind auch im CT, haben Sie ein Pankreatitis-Zeichen gesehen. Eine ethyltoxische Pankreatitis, das heißt alkoholbedingt. Das ist eine akute Pankreatitis. Hochwahrscheinlich, sie hat eine chronische Pankreatitis. Das ist eine akute Schub sozusagen, weil sie seit 2-3 Jahren trinkt. Ja, und daher hat sie jetzt eine Beschwerde. Was würden Sie noch machen? Ja, ich denke, stationär aufgenommen. Stationär aufgenommen. Aufgenommen. Und diese Labor- und Röntgenuntersuchung durchführen. Und Röntgen brauchen Sie nicht, Sie haben CT gemacht. Ne? Sie haben ja, CT. CT. Ja, ja. Flüssigkeitssubstitution, ich denke. Ein bisschen. Abteilung, Konsil von Abteilung Gastroenterologie. Genau, richtig. Sie müssen gastroenterologisch vorstellen, auch sogar vielleicht chirurgisch auch, ja. Das aber wissen Sie nicht genau, anhand CT muss man halt gucken. Aber eher gastroenterologisch. Sie geben auch Flüssigkeit, das ist ein wichtiger Punkt, was Sie gewähnt haben. In dieser Phase, in dieser Situation, man braucht richtig Flüssigkeit, bis 5-6 Liter pro Tag, ja. Bei Pankreatitis. Und Schmerzmittel, bei jeder Bauchschmerzen. Wenn Sie Patienten eine Notaufnahme haben, Sie müssen eine Schmerztherapie einleiten. Ja? Da gibt es keine Begründung, das zu sagen, Sie müssen es durchhalten und bis Sie den Untersuchung durchgeführt haben. Nein. Sie machen schnell Ihre Diagnostik, Bauchuntersuchung, Sie müssen das Schmerz lokalisieren, wo das ist, bei Körperuntersuchung und dann, wenn Sie das lokalisiert haben, dann müssen Sie einfach Schmerzmittel geben und sagen Sie, Patient kam mit einem Bericht oder links oder Oberbauchschmerzen, ich habe es geguckt, der hat keine Rebound, der hat keine sozusagen andere Symptome, die auch relevant ist oder war. Und dann können Sie Schmerzmittel geben, weil dann haben Sie das so erfasst, den Schmerzen, wie das war und wie das wird. Daher diese Idee, dass man die Leute, die mit dem Bauchschmerzen kommen, solange man die Diagnose nicht hat, gar nichts zu geben, ist falsch. Mhm. Haben Sie verstanden? Ja. Oder soll ich das langsam wiederholen? Können Sie bitte wiederholen, Frage? Habe ich gesagt, ist keine Frage, es ist nur einfach, wenn Sie eine Patientin haben in der Notaufnahme, der oder die mit einem Bauchschmerzen sich vorstellt, Sie sollen nach Körperuntersuchung, nach Schmerzlokalisation und Schmerzanamnese sofort ein Schmerzmittel geben. Okay? Der oder die Patientin soll nicht unter Schmerzen leiden. Das heißt, sie müssen schmerzfrei werden. Das ist das Ziel in der Notaufnahme. Wir müssen nicht Patienten mit dem Schmerzen hin und her schieben, bis man die Diagnose gesichert hat. An der Stelle, Mhm.